ich möchte gerne heute Morgen mit euch reingehen in einen Bibeltext, und zwar in Offenbarung, Kapitel 4, Vers 1. Manche von euch haben das schon mal gehört, diesen Vers, aber ich möchte euch heute etwas Besonderes zeigen. Also, du kannst mitlesen, Offenbarung 4, Vers 1 heißt es, Johannes sieht in der Vision und sagt, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Sag mal, komm hier herauf. Und Vers 2 heißt es dann, sogleich war ich im Geist. Halleluja. Und ich sah, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Ich möchte dich auf einen Zusammenhang zwischen Vers 1 und Vers 2 hinweisen, und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Vers 1 ist, der Engel spricht zu Johannes und gibt ihm einen Befehl. Sag mal, einen Befehl. Und dieser Befehl heißt, komm hier herauf. Amen. Vers 2 lesen wir, was offensichtlich passiert ist, weil Johannes ein gehorsames Herz hatte. Ja? Ich meine, der Engel hat einen Befehl gegeben, komm hier herauf. Johannes hätte dem sich verweigern können, er hätte sagen können, nein, will ich nicht, mache ich nicht. Er hatte die freie Entscheidung, aber er hatte ein gehorsames Herz. Mit anderen Worten, er war dem Befehl des Engels gehorsam, und das Ergebnis war, sogleich, sag mal, sogleich war ich im Geist. Amen. Sogleich, das ist das Ergebnis des Gehorsams gegenüber dem Befehl von Gott, komm hier herauf, sogleich war ich im Geist. Halleluja. Wie viele von euch kennen die Aussage des Apostels Paulus in Galater 4, Vers 16, wo er sagt, wandelt im Geist. Amen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist. Mit anderen Worten, wandelt auf dieser Ebene, auf die Johannes kam, nachdem er dem Befehl des Engels gehorsam war. Komm hier herauf, sogleich war ich im Geist. Der Apostel Paulus sagt den Galatern, das ist die Dimension, auf der ihr oder in der ihr euch immer bewegen sollt. Denn wandelt im Geist heißt ja nichts anderes wie, seid beständig in dieser Dimension zu Hause. Wandeln hat nichts zu tun mit spazieren gehen oder so, sondern wandeln ist ein permanentes Gehen, ein permanentes darin laufen, ein permanentes darin sein. Er wandelt im Geist, wandelt auf dieser Ebene, die über der Ebene des Natürlichen ist. Wandelt auf dieser Ebene Gottes. Wie heißt es? Gott ist was? Geist. Amen. Jesus hat es gesagt, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wandelt im Geist heißt, wandelt auf der Ebene Gottes. Mit anderen Worten, auf der Ebene, da wo die Herrlichkeit Gottes alles ist. Amen. Da, wo seine Person alles einnimmt, da, wo nichts anderes mehr Raum hat, da, wo auch die Dinge dieser Welt winzig klein sind, weil einfach die Herrlichkeit Gottes übernommen hat, weil die Herrlichkeit Gottes alles beherrscht, weil die Substanz des Himmels alles beherrscht. Da, wo die Umstände nicht mehr diese Rolle spielen, da, wo deine natürlichen Beurteilungen keine Rolle mehr spielen, da, wo das, was deine fünf Sinne momentan vielleicht wahrnehmen, da wo deine Gefühle momentan meinen oder sehen oder wie auch immer, egal wie diese Gefühle sind, da wo all das nicht mehr gilt und einfach keine Rolle mehr spielt, da wo Gott ist. Amen. In der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und Jesus hat gesagt in Johannes 17, 22, er hat gesagt, dass er uns dieselbe Herrlichkeit gegeben hat, die er vom Vater bekommen hat. Er hat sie uns gegeben. Das heißt mit anderen Worten, wir haben diese Herrlichkeit zur Verfügung. Diese Ebene des Geistes ist für uns offen. Sag mal offen. Epheser 2, Vers 6 heißt es, Paulus sagt, wir sind mit Christus auferweckt und mit ihm versetzt an himmlische Orte. Mit anderen Worten, wir sind mit ihm legal positioniert in Christus an diesem Ort der Herrlichkeit, der Ort der Kraft ist, der Ort der Autorität auch ist. Weißt du, warum sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen? Warum sagt er das? Er sagt es, weil die Ebene des Geistes die Ebene der Autorität ist. Halleluja. Die Ebene der Autorität über dein Fleisch zum Beispiel. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Weil im Geist habt ihr Autorität. Sag mal, ich habe Autorität. Im Geist hast du Autorität über die Begierden deines Fleisches. Im Geist hast du Autorität über diese natürlichen Umstände. Im Geist hast du Autorität über deine Gefühle. Im Geist hast du Autorität über deine Gedanken. Im Geist hast du Autorität. Und dieser Raum des Geistes ist für uns durch Jesus Christus offen. Amen. Genauer gesagt, wir sind bereits versetzt in diesen Raum, im Geist, in Christus, sagt Epheser 2, Vers 6. Halleluja. Philipper 3, Vers 20 sagt es so, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Mit anderen Worten, Paulus sagt, wir haben das legale Recht, im Geist zu wandeln. Wir haben das legale Recht, in der Herrlichkeit Gottes zu wandeln. Wir haben das legale Recht, dort oben, komm hier herauf, heißt es ja, dort oben zu Hause zu sein. Das ist unser Bürgerrecht. Da haben wir ein legales Recht darauf in Jesus Christus, weil Jesus durch sein Blut den Preis bezahlt hat, weil er die Trennung weggenommen hat, weil er, wie es Römer 3, 23 heißt, alle haben gesündigt, aber sie werden alle umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und damit haben sie freien Zugang in diese Ebene der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. Wir haben das legale Recht. Aber weißt du, wie bei jedem legalen Recht ist es so, damit das Legale auch real wird, musst du es in Anspruch nehmen. Amen. Ja. Wenn du zum Beispiel durch eine Erbschaft, durch ein Testament von jemandem, der verstorben ist, das legale Recht auf ein Haus, nehmen wir mal als Beispiel, ein Haus bekommen hast, dann hast du ab dem Moment, wo der Erblasser verstorben ist und das Testament eröffnet ist, hast du das legale Recht auf dieses Haus. Aber real wird es für dich erst dann, wenn du es in Anspruch nimmst. Also du musst zum Beispiel vor dem Testamentsvollstrecker bekennen, ich nehme das Erbe an. Ja? Wenn sie totale Bruchbude ist, die mehr kostet zu renovieren, als sie wert ist, dann sagst du, nein, danke. Aber ansonsten sagst du, ich nehme das Erbe an. Du musst es annehmen und du musst es in Anspruch nehmen. Das heißt, es muss auf deinen Namen erstmal eingetragen werden. Es muss umgeschrieben werden. Es muss real dein Eigentum werden. Du musst es real für dich nehmen. Da sind ein paar in Deutschland, in so einem Fall gibt es ein paar Erbformalitäten und so weiter, ja, denen du folgen musst. Und dann wird das, was vorher dein legales Recht war, zu deinem realen Besitz. Und genauso ist es mit den Dingen des Geistes. Ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel, aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Wie nehmen wir es in Anspruch? Ganz einfach. Die Antwort ist der erste Vers, den ich heute gelesen habe. Offenbarung 4, Vers 1. Komm hier herauf. Oi, oi, oi, oi. Amen. Du musst da hochgehen. Ganz bewusst. Du musst eine Entscheidung treffen, ganz bewusst, das, was hier auf der Erde dich im wahrsten Sinn des Wortes nach unten ziehen will, ja, im wahrsten Sinn des Wortes, ja, wir sagen nicht umsonst, das zieht mich runter. Ja, ja, ich meine, das sollten wir gar nicht bekennen als Christen, überhaupt nie sollten wir sowas bekennen, oh, das zieht mich jetzt runter. Nein, sondern du solltest den Befehl Gottes hören, komm hier herauf. Wenn dich etwas runterziehen will, wenn da etwas ist, ein Umstand, ein Gefühl, eine Situation, die dich runterziehen will, dann hast du den Befehl Gottes, der dir sagt, komm hier herauf und diese Herrlichkeit, die er durch Jesus für dich hat, dieser Himmel, den er durch Jesus für dich hat, wird in dem Moment real Realität in deinem Leben, wo du diesem Befehl gehorchst, wo du, mit anderen Worten, ich nenne es, den Quantensprung des Glaubens nach oben machst. Amen. Wo du ganz bewusst sagst, ich lasse jetzt einfach diese Umstände, ich lasse jetzt dieses Sichtbare, ich lasse jetzt dieses Natürliche los, ich lasse das los, was mich hier unten beschäftigen und unten halten will, und ich gehorche dem Befehl Gottes und ich sage, jawohl, hier bin ich, ich komme hier herauf. Amen. Ich richte mich aus auf das, was droben ist. Mit anderen Worten. Kommt euch das bekannt vor, diese Aussage? Kolosser 3, Vers 1 bis 4, wo Paulus sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, oder richtet euch aus auf das, mit anderen Worten, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist eine starke Aussage, weißt du? Was sagt Paulus hier mit anderen Worten? Er sagt, unser eigentliches Leben, weißt du, das eigentliche Leben, die Substanz des eigentlichen Lebens ist nicht in all den Dingen dieser Welt. Ist in nichts, in keiner Sache dieser Welt. Und er spricht hier nicht nur von den schlechten Dingen dieser Welt, wo du sagst, oh ja, preis den Herrn, gut, dass ich das hinter mir lassen kann. Also sehe ich Traurigkeit und Bedrängnis und Angst und all diese Dinge. Er spricht nicht nur davon, sondern er spricht von allen Dingen dieser Welt. Er sagt, unser Leben, wir sind dieser Welt gestorben und unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, unser Leben, die Substanz unseres Lebens ist auch nicht in den Freuden dieser Welt. Weißt du, wo du, es ist nicht in den Glücksgefühlen dieser Welt über dieses oder über jenes, was die Welt so an Schönem zu bieten hat, obwohl das wir alles ja genießen dürfen. Gott hat es uns zum Genuss gegeben, aber unser Leben ist nicht in den Genüssen dieser Welt, unser Leben ist nicht in dem Schönen dieser Welt und unser Leben ist schon gar nicht in den Problemen dieser Welt und in den Ängsten dieser Welt und in den Bedrängnissen dieser Welt. Aber was hat Jesus gesagt? Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst, ja, in der Welt habt ihr Angst, also das ist die Welt, in der Welt habt ihr Angst, aber er sagt, siehe, ich habe die Welt überwunden. Und damit habe ich euch eine Dimension des Lebens gegeben, einen Lebensraum eröffnet, der über den Problemen dieser Welt ist. Über den Ängsten, über den Sorgen, über den Nöten, ja, über all den Gefühlen, die diese Welt hervorbringt. Amen. Über allen Gefühlen, die diese Welt hervorbringt. Also über Trauer, genauso wie über Freude. Amen. Über allen Dingen, die diese Welt hervorbringt. Über Hass, genauso wie über das Gefühl von Verliebtsein zum Beispiel. Was auch ein Gefühl dieser Welt ist. Verstehst du? Und eben, verstehe mich hier nicht falsch. Ich sage nicht, dass es diese Gefühle für uns nicht mehr gibt, oder das heißt ja nicht, dass wir sie verneinen oder negieren oder dass wir sie nicht haben wollen oder irgend sowas. Aber Gott möchte dir ein Bewusstsein geben, das ist nicht die Quelle unseres Lebens. Amen. Sondern die Quelle unseres Lebens ist auf einer anderen Ebene, ist auf einer höheren Ebene, ist da, wo der Engel Johannes hingeholt hat, komm hier herauf. Ist in dem, was droben ist. Euer Leben, sagt Paulus, ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, da ist die wirkliche Quelle unseres Lebens. Da ist wirklich die Quelle für echte Fülle. Schau, 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, ich habe es, glaube ich, hier irgendwo schön in der Neues Leben Übersetzung, es klingt gut, da heißt es, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Amen. Also aus diesem Leben, aus dieser Quelle, aus dieser Dimension kommt eine Dimension von Leben hervor, die jenseits, weißt du, die einfach, wenn du es, sage ich mal, vergleichen willst jetzt, wie gut es ist, dann ist es einfach, weißt du, völlig unvergleichlich jenseits. Amen. Völlig, weißt du, was kein Auge gehört, kein Auge gesehen eher, kein Ohr gehört, ja, die wenigsten Augen hören, kein Ohr gehört, kein Verstand je erdacht hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Also ist der Hammer. Jakobus sagt so, Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Also das Sprichwort, alles Gute kommt von oben. Kennst du das? Also es wird ja heute dann verwendet, wenn es regnet oder so, sagen die Leute, ja, haha, alles Gute kommt von oben und so weiter. Aber weißt du, alles Gute kommt von oben ist eigentlich eine biblische Aussage. Amen. Jakobus 1, ja, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Das heißt, es kommt aus dieser Dimension des Oben. Es kommt nicht aus dieser Dimension hier des Unten. Es kommt nicht aus der Dimension dieser Welt, sondern es kommt aus dieser anderen Dimension. Und Jesus hat den Weg frei gemacht für uns, dass wir den Quantensprung des Glaubens auf diese Ebene machen können. Halleluja. Bist du nicht froh? Danke, Jesus. Halleluja. Wir sind, also das muss dir klar sein, durch die neue Geburt bist du befähigt, aus dieser Dimension zu leben. Durch die neue Geburt bist du befähigt, im Geist zu wandeln. Du bist befähigt. Also das ist nicht irgendwie was Schweres. Das ist auch nicht irgendwie eine Spezialdisziplin für Supergeistliche oder so. Sondern du bist befähigt. Ja? Paulus sagt es in 1. Korinther 2, Vers 12. Er sagt da, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Mit anderen Worten, er sagt, wir haben diesen Sensor eingebaut bekommen. Wir haben diesen geistlichen Sensor für die geistlichen Segnungen Gottes auf dieser anderen Ebene in der Herrlichkeit Gottes. Wir haben diesen Sensor eingebaut bekommen. Wir sind von Neuem geboren. Ja, 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, Kinder, ihr seid aus Gott. Also er sagt nicht, Kinder, ihr seid aus der Welt. Sag mal zu den Nachbarn, du Kind, du bist nicht aus der Welt. Wir sind nicht aus der Welt, sondern wir sind aus Gott. Und dann sagt er weiter, Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt sie überwunden. Das heißt, ihr habt all die Umstände, all die Geister, all das, was hier auf dieser Welt ist, ihr habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Halleluja! Preist den Herrn. Halleluja, du hast einen in dir, der größer ist als der, der in der Welt wirkt und als alles, was in dieser Welt wirkt. Größer als alles, was diese Welt zu bieten hat, positiv wie negativ. Größer, höher. Und du hast den Geist empfangen, der aus Gott ist, damit du die Dinge kennst, die dir von Gott geschenkt sind. Weiter sagt Paulus, davon reden wir auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Und dann sagt er in ein Vers weiter, denn wer hat den Sinn, das Denken des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Denksinn. Huhu, das ist der Hammer. Wow, mach dir das mal bewusst, mach mal so und sag, ich habe Christi Denksinn. Durch Jesus, durch die neue Geburt, die neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt hast du einen neuen Denksinn. Du hast einen Denksinn, der göttliche Denksinn ist, der Denksinn von Jesus ist. Das heißt mit anderen Worten, du hast die Antenne für die Dinge des Geistes eingebaut. Heieieiei, da ist eine interne Antenne in dir, die eingebaut ist für die Dinge des Geistes. Halleluja. Okay, jetzt gibt es eben manchmal dieses Problem, das ihr alle kennt, das wir alle kennen, nämlich dieses Problem, dass manchmal dieser Geist, der in uns ist, also der Geist, der aus Gott ist, dass dieser Denksinn Christi, den wir haben, dass er manchmal überlagert wird von den Dingen der Seele. Von außen, mit anderen Worten. Also immer wenn du merkst, da kommt etwas, was nicht mit dem, was droben ist, übereinstimmt, dann kannst du dir schon immer von Anfang an bewusst machen. Das ist wichtig, das wird dir helfen. Pass gut auf. Du kannst dir bewusst machen, das ist nicht in dir. Amen. Das ist nicht von innen, sondern das kommt von außen. Du magst manchmal das Gefühl haben, dass es sich in dir abspielt, aber ich sage dir, es kommt von außen. Weil in dir ist der Geist aus Gott. Amen. Dein tiefstes Sein durch Jesus ist neu, ist ein Geist aus Gott, ist von Neuem geboren und da ist nur die Herrlichkeit Gottes. Da ist nur der Himmel. Da ist nur die Kraft Gottes. Da ist nur die Autorität Gottes. Da ist nur die Liebe Gottes. Da ist nur der Glaube Gottes. Da ist nur die Freude Gottes. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Halleluja. Halleluja. Aber manchmal werden diese Dinge überlagert von der Seele, von dem, was unsere fünf Sinne uns sagen. Ja? Wir haben ja geistliche Sinne und wir haben natürliche Sinne. Wusstest du das? Ja, unsere natürlichen Sinne nehmen das wahr, was im Natürlichen ist. Sie sehen, sie hören, sie riechen, sie schmecken, sie tasten, sie nehmen Dinge wahr. Manche Dinge sind vielleicht nicht so gut, manche Dinge sind besser. Und dann wird deine Seele davon bestimmt, was sie mit ihrem natürlichen Denksinn oder mit ihren natürlichen Sinnen, fünf Sinnen, wahrnimmt. Und das überlagert unseren geistlichen Denksinn, unsere geistliche Wahrnehmung. Wir haben nämlich auch geistliche fünf Sinne. Und diese geistlichen fünf Sinne, sie sehen, was Gott uns geschenkt hat. Sie hören, was er uns sagt. Sie nehmen wahr, was im Himmel ist, was in der Herrlichkeit Gottes ist. Sie nehmen zum Beispiel die Engel wahr, die heute Morgen hier sind. Halleluja. Preist den Herrn. Würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere vielleicht heute mal einen kleinen Flügelschlag abkriegen würde oder so. Ja, weil manchmal lässt Gott es zu, dass wir es sogar wirklich wie natürlich auch fühlen, was im Geistlichen ist. Weißt du, je mehr wir uns auf das ausrichten, was droben ist, umso mehr werden wir erleben, dass einfach auch die Wahrnehmung für das, was im Geist ist, stärker wird und für das, was hier im Natürlichen ist, dafür mal etwas, und es tut uns allen gut, wenn das mal ein bisschen abnimmt. Oder stimmt ihr mir zu? Es tut uns allen gut, wenn es mal ein bisschen in den Hintergrund geht. Weißt du, all das, was du so hörst, weißt du, du machst die Nachrichten an und dann hörst du dies und dann hörst du jenes. Weißt du, und dann will es in deinen Denksinn reinkommen. Weißt du, und das überlagert das, was droben ist, was Gott sagt. Und was sagt er? Nur Gutes. Alles Gute und Vollkommene kommt von oben herab. Bei dem kein Wechsel ist, bei Gott, bei dem kein Wechsel ist zwischen Licht und Finsternis. Das heißt, da kommt nicht heute was Gutes und morgen was Schlechtes, sondern von Gott kommt immer was Gutes. Halleluja. Aber unser natürlicher Mensch hat die Tendenz, das überlagern zu lassen. Einfach diesen geistlichen Sinn zu überlagern. Ja? 1. Korinther 2, Vers 14, das ist auch in demselben Text, sagt Paulus, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und deswegen, weißt du, deswegen müssen wir raus aus der Ebene des natürlichen Menschen. Halleluja. Also wenn du das Reich Gottes erleben willst, wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben willst, real in deinem Leben, nicht nur legal, dass du den ganzen Tag bekennst, jawohl, ich habe dieselbe Herrlichkeit, die Jesus hat. Also ich will nicht nur bekennen, was ich alles habe, sondern ich will es erleben. Amen. Ich will darin leben und ich meine, bekennen ist gut und ist wichtig und ist auch eine Voraussetzung dafür, dass du es erlebst, aber es ist auch wichtig, dass du es erlebst. Halleluja. Also diese Welt braucht Realität. Amen. Realität Gottes. Und diese Realität Gottes, weißt du, sie ist nicht in dieser natürlichen Ebene. Weißt du, die Lösungen für die Probleme dieser Welt kommen nicht aus unseren eigenen Anstrengungen. Sie kommen nicht aus unseren eigenen Ideen. Sie kommen auch nicht aus guten christlichen Ideen und guten christlichen Strategien und guten christlichen Werkeln und Tun und Machen und Einsatz und so weiter. Dadurch wird diese Welt noch nicht wirklich bleibend verändert und nicht wirklich so verändert, wie Gott es möchte. Amen. Sondern diese Welt wird einzig und allein dadurch verändert, dass die Kraft Gottes sich kanalisieren kann durch Söhne und Töchter hier auf dieser Erde. Amen. 1. Korinther 4, 20 sagt Paulus, das Reich Gottes besteht nicht im Worte machen, sondern es besteht in Kraft. In Kraft. In welcher Kraft? Nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Also wenn du Problemen gegenüberstehst, die scheinbar unlösbar sind im Natürlichen, wenn du Situationen siehst in deinem Umfeld oder vielleicht in deinem eigenen Körper oder wo auch immer, in deiner Seele, die unlösbar sind, weißt du, was brauchst du, was kann es verändern? Nicht die natürlichen Methoden, nicht die natürlichen Anstrengungen, sondern allein die Kraft Gottes. Was du brauchst, ist die Kraft Gottes. Halleluja. Und diese Welt, ich sag dir, diese Welt braucht extrem viel Kraft Gottes. Stehen wir mir dazu? Halleluja. Und weißt du, Paulus sagt in Hebräer 6, Vers 5, spricht er davon, dass wir die Kräfte der zukünftigen Welt anzapfen. Er sagt, ihr habt die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Was ist die zukünftige Welt? Die zukünftige Welt ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist die geistliche Welt Gottes. Warum ist es die zukünftige Welt? Ja, es ist eine Frage der Perspektive. Also es ist die zukünftige Welt aus der Sicht dieser Welt. Es ist die zukünftige Welt, weil die neue Schöpfung wird sich eines Tages voll und ganz durchsetzen und diese jetzt sichtbare Welt wird komplett verwandelt werden. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und dann wird nur noch die Herrlichkeit Gottes nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde Raum haben. Eine völlig neue Welt, ohne dass der Teufel noch Macht hat. Oh, wie viele freuen sich da drauf. Halleluja. Ohne dass der Teufel noch irgendeine Macht hat, ohne dass das Böse noch irgendeine Macht hat. Die werden alle im Feuersee sein zu diesem Zeitpunkt, sagt uns die Offenbarung. Und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und auf diesem neuen Himmel und in dieser neuen Erde hat nichts anderes mehr Raum, außer die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Zukunft dieser Welt. Aber jetzt kommt die noch bessere Nachricht. Die noch bessere Nachricht ist nämlich die, dass wir in Jesus schon jetzt die Kräfte der zukünftigen Welt anzapfen. Amen. Wir gehören schon zu dieser neuen Schöpfung. Wir sind schon ein Teil in Christus. Christus ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Und er lebt in dir, wenn du Jesus angenommen hast. Wenn noch nicht, dann nimmst du ihn heute an. Aber dann lebt er in dir und dann ist die neue Schöpfung in dir und damit hast du freien Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Du hast freien Zugang zur zukünftigen Welt und du kannst diese Kräfte der zukünftigen Welt anzapfen. Halleluja. Und jetzt sage ich dir noch was. Es ist kein Hineinarbeiten in diese Dimension. Das ist auch ganz wichtig, weil manche Christen, das ist eine falsche Vorstellung, sie denken, okay, du arbeitest dich so Schritt für Schritt einfach in die höhere Ebene hinein, so von Heiligkeitsstufe zu Heiligkeitsstufe, von Herrlichkeitsstufe zu Herrlichkeitsstufe. Weißt du, der Punkt ist ganz einfach, dieses Konzept, dich hineinzuarbeiten in höhere Stufen, ist Buddhismus. Ist Buddhismus. Es hat mit Christentum nichts zu tun, sondern Christentum ist, durch Glauben gehört es dir. Amen. Der Quantensprung von dieser Ebene des Natürlichen, des Menschlichen, diese Ebene der Angst, der Sorgen, der Nöte, all dieser Dinge, die dich beschweren wollen hier auf dieser Erde, der Quantensprung auf die Ebene der Herrlichkeit Gottes ist nicht ein ewig langer Prozess, sondern es ist tatsächlich eine einzige Entscheidung des Glaubens. Wie heißt es in Offenbarung 4? Ich erinnere dich an meinen Anfangsvers. Er sagte, komm hier herauf. Und dann heißt es, und Johannes war gehorsam und er arbeitete sich langsam höher. Steht es da? Schritt für Schritt kam er auf höhere Ebenen. Nein. Nein, es heißt da, sogleich war ich im Geist. Sogleich. Ich weiß nicht, ob du schon realisiert hast. Ich muss dir nur mal sagen. Sogleich. Manche sagen, das kann ich noch gar nicht glauben, das ist zu schön, um wahr zu sein. Was? In einem Moment, wenn ich mich entscheide, Gott gehorsam zu sein, bin ich in einem Moment da? Ja. Genau, das ist, was das Wort Gottes sagt. Halleluja. In einem Moment, preist den Herrn, sogleich war ich im Geist. Warum? Weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Weil Jesus den Preis bezahlt hat, weil er ihn voll bezahlt hat. Deswegen musst du nicht mehr Stufe um Stufe gehen, so nach dem Motto, okay, dann bezahle ich ein bisschen Preis und dann kann ich eine Stufe höher und dann bezahle ich noch ein bisschen Preis und dann komme ich noch mal eine Stufe höher und dann werde ich noch heiliger und dann komme ich noch mal eine Stufe höher. Nein, Jesus hat den Preis vollständig, komplett, total bezahlt, sodass du sogleich in einer Sekunde höher gehen kannst. Halleluja. Und weißt du, ich glaube, das müssen wir lernen als Christen. Wir müssen lernen, von oben zu leben. Weißt du, wenn du diese Welt wirklich verändern willst, wer von euch will diese Welt wirklich verändern? Weißt du, dann musst du es lernen, von oben zu leben. Dann musst du es lernen, diese höhere Ebene anzuzapfen. Dann musst du es lernen, dich versetzt zu sehen an himmlische Orte und die Kräfte der zukünftigen Welt anzuzapfen. Weil das ist, was diese Welt wirklich ändert. Also du bist bestimmt, ein Herrlichkeitsträger zu sein hier auf dieser Erde, durch den die Herrlichkeit Gottes in diese Welt eingeführt wird. Deswegen sehnt sich die ganze Schöpfung danach, dass du endlich offenbar wirst. Amen. Also die ganze Schöpfung um dich herum wartet nur darauf, auf die Söhne und Töchter Gottes, die diesen Lebensstil lernen. Weißt du, wie sieht dieser Lebensstil aus? Ganz einfach, dieser Lebensstil verleugnet nicht, was hier auf dieser Erde ist. Und dieser Lebensstil sagt auch nicht, dass alles schlecht ist, was hier auf dieser Erde ist. Aber dieser Lebensstil bedeutet, dass du dir immer wieder neu bewusst machst und immer wieder neu diesem Befehl gehorchst, durch den du nach oben gehst. Amen. Und durch den du all das hinter dir lässt, was hier auf dieser Erde dich noch beschweren oder belassen oder auch gefangen nehmen will. Manchmal wollen dich die guten Dinge gefangen nehmen. Dann musst du wieder mal sagen, geh mal eine Stufe höher. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da lag ich am Strand in Südfrankreich und alles war sehr schön. Und plötzlich hat Gott mich einfach in eine andere Dimension genommen. Und ich war im Geist und ich sah plötzlich eine Landschaft, die war so unvergleichlich. Weißt du, das kannst du gar nicht vergleichen. Die Farben im Himmel, die ganzen, weißt du, wie das alles, das hat eine Intensität. Weißt du, Südfrankreich ist wirklich eine intensive Atmosphäre im Natürlichen. Dick blauer Himmel und türkisfarbenes Meer und heller Sand und Pinien und so weiter. Ist sehr intensiv. Aber in einem Moment war ich im Geist und ich hatte ein Erlebnis und eine Wahrnehmung von einer Landschaft, die so ultra exorbitant, megamäßig schöner war als alles, was ich da gesehen habe. Und plötzlich schien mir das alles gar nicht mehr so besonders hier auf dieser Erde. Ja. Verstehst du? Plötzlich wusste ich, wow, da gibt's ja noch eine Dimension so weit drüber, viel, viel, viel, viel schöner. Amen. Weißt du, und deswegen lohnt es sich, selbst die schönen Dinge dieser Welt immer wieder hinter dir zu lassen und dem Befehl Gottes zu folgen, der dir sagt, komm hier herauf und schau mal, was ich dir zeige. Noch schöner, weißt du, da musst du nicht mal mehr Geld ausgeben, um in den Urlaub zu fahren. Du kannst direkt dahin gehen und es ist noch schöner. Vielleicht sagst du, oh, ich kann mir gerade nicht leisten, nach Südfrankreich zu fahren. Weißt du, kein Problem. Es gibt einen Ort, der ist noch viel, viel schöner als alles, was du dort sehen kannst. Amen. Halleluja. Und der ist im Geist. Komm hier herauf, sagt Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Weißt du, es ist eine Dimension der Freiheit. Eine Dimension der Freude. Weißt du, Freude, es gibt Freude hier auf dieser Erde. Ja, weiß ich. Ich habe gerade vorher festgestellt, dass gestern die Fußballfans große Freude hatten hier in Stuttgart. VfB hat gewonnen, oder? Habe ich das richtig wahrgenommen? Seltenes Ereignis. Ich weiß gar nicht, wie der VfB momentan ist, aber ich habe gehört, dass er gewonnen hat. Weißt du, und dann gibt's Freude auf der Erde, gibt's Jubel auf der Erde. Aber ich sage dir, die Freude, Psalm 16, Vers 11, das, wo es heißt, vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle. Also die Freude, die im Himmel ist, ist der Jubel von 10.000 VfB-Stadien zusammengenommen und noch weit mehr dazu. Halleluja. Preis den Herrn. Kennt jemand von euch den Witz über Fußball im Alten Testament? Wie geht Fußball im Alten Testament? Gott spricht zu Noah und sagt, geh du in den Kasten, ich mach den Sturm. Also, für alle Fußballfans, vielleicht wäre das ein Tipp für den VfB. Okay. Halleluja. Preist den Herrn, dann kann nichts mehr schief gehen. Also alles, was da droben ist, ist alles das Allerbeste, was es hier auf der Erde gibt, nur noch 100 Mal stärker. Und 100 ist einfach nur eine symbolische Zahl. Ja. Können Sie auch 1.000 einsetzen oder 1 Million. Es ist einfach eine andere Dimension. Es ist einfach eine andere Ebene. Und Gott hat uns dafür bestimmt, aus dieser Ebene zu leben. Weißt du, ist dir schon mal aufgefallen, also mir fällt es immer mal wieder auf, wenn ich Leute sehe, die ich jahrelang nicht gesehen habe, vielleicht ehemalige Schulkameraden, die ich 30, 40 Jahre nicht gesehen habe, also, und dann fällt mir das immer auf, dann denke ich immer, ja, damals, als wir da zusammen waren, da haben wir versucht, das Leben zu genießen und haben alles Mögliche losgemacht und waren gut drauf und boah, und puh, und das Leben, jawohl, und wir feiern das Leben. Und wenn ich sie mir dann 30 Jahre später angucke, dann denke ich, wo ist das Leben geblieben? Verstehst du, wie wenn das Leben rausgesaugt wäre? Aber was sagt Paulus? Er sagt, unser äußerer Mensch wird älter, er wird aufgerieben, sagt er. Aber unser Innerer in Jesus wird Tag für Tag erneuert. Das heißt, unser Leben wird nicht alt. Es macht allen Unterschied der Welt, ob du das Leben hast oder ob du es nicht hast. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ganze Leben dieser Welt, weißt du, diese Leute, die genießen das Leben, was das Natürliche hergibt über Jahre. Manche leben wirklich, wenn du mit ihnen redest, manche denkst du, die haben 30 Jahre nur auf der Sonnenseite des Lebens gelebt. Aber sehen sie deswegen lebendiger aus? Nein! Nein, warum? Weil sie nie dieses Leben angezapft haben. Also wenn du dieses Leben anzapfst, zapfst du eine Quelle an, die dein Leben ständig erneuert. Halleluja. Die dir ständig neue Frische, neue Power, neuen Frieden, neue Freiheit, neue Freude gibt im Überfluss. Also da wird alles gespeist und es hängt. Weißt du, und je länger du lebst, umso weniger hängt es ab vom Äußeren. Das ist geniale. Es hängt einfach überhaupt nicht ab vom Äußeren. Gar nicht. Sondern was sich da innen bewegt, was sich in dir bewegt, was in deinem Geist in Verbindung mit seinem Geist sich bewegt, weißt du, das ist das Leben pur. Und es ist nur eine Entscheidung. Es ist nur eine Entscheidung weit weg. Komm hier herauf. Eine Entscheidung. Halleluja. Und du bist in der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Weißt du, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, heißt es Römer 8, 21, dass die Söhne Gottes offenbar werden, damit auch sie, weil sie die Hoffnung haben, dass auch sie frei gemacht werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. So steht es da. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen. Sag mal, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen. Weißt du, hier auf dieser Erde mag manchmal für dich Bedrängnis sein, mag Enge sein, mag Bedrückung sein, aber ein Quantensprung höher. Oh, ja, ja, ja, ja. Ist Freiheit. Grenzenlose Freiheit. Plötzlich siehst du grenzenlose Möglichkeiten. Plötzlich siehst du grenzenlose Freiheit. Hier auf dieser Erde magst du manchmal durch Trauer beschwert werden, durch Ereignisse. Und das ist auch okay, verstehst du? Ich sage auch nicht, dass du es verdrängen sollst. Aber ich sage dir, bleib dir dessen bewusst. Nur ein Sprung und du gehst in einen Ort, in dem Freude in Fülle ist. Und gerade auch, wenn du durch Trauerprozesse gehst, solltest du immer wieder diesen Ort auch aufsuchen. Amen. Ich sage nicht, dass du nicht zulassen sollst, dass deine Seele weint und dass deine Seele trauert, wenn sie einen lieben Menschen verloren hat. Aber ich sage dir eins, vergiss nicht, da ist dieser Raum. Ein Moment. Und plötzlich ist es völlig unabhängig von dem, was hier auf der Erde ist. Von jeder Trauer, von jeder Bedrängnis, von jedem Schmerz. Plötzlich unabhängig davon ist eine Freude da. Ist eine Freude da, die nicht von dieser Welt ist. Verstehst du? Die hängen nicht davon ab. Also du freust dich nicht, weil jemand gestorben ist oder weil jemand nicht gestorben ist oder weil jemand geheilt wurde oder weil jemand nicht geheilt wurde. Sondern du freust dich einfach, weil du verbunden bist mit der ewigen Freude Gottes. Oi. Ein Moment und du bist da. Halleluja. Ein Moment. Also eine Entscheidung. Nicht ein langsames Hineinarbeiten. Nicht ein, okay, ja, ich werde mich jetzt ein bisschen bemühen. Nein, es ist ein Quantensprung des Glaubens. Du glaubst einfach dem Evangelium. Es ist einfach nur das Evangelium. Das Evangelium ist einfach. Und es ist einfach nur das Evangelium, was du glauben musst. Und du glaubst es und somit kannst du sagen, okay, heute Morgen höre ich den Befehl Gottes, komm hier herauf. Und in einem Moment bin ich gehorsam und ich bin da. Oi. Und ich bin rausgehoben aus dem, was mich gerade noch beschäftigt hat. Ich bin rausgehoben aus all den Gedanken. Ich bin rausgehoben aus all den Umständen. Ich bin rausgehoben aus all dem, was hier auf der Erde noch so kreucht und fleucht. Ich bin rausgehoben aus all dem Schönen und aus all dem Nicht-so-Schönen. Ich bin rausgehoben und wow. Also ich glaube, ihr Lieben, Gott ruft uns auf diese Ebene ganz neu. Ich glaube, als ganz Glory Life, er ruft uns auf diese Ebene. Er ruft uns auf diese Ebene, wo wir höher fliegen. Amen. Weißt du, Irina hat mal diese geniale Predigt gepredigt über die Adler und die Krähen. Ja? Ja, die Adler, sie haben eine super Methode, um mit den Krähen, die sie ärgern wollen, fertig zu werden. Weil die Krähen, die sind freche Vögel und die haben auch keinen Respekt vor Adlern, obwohl Adler ein bisschen größer sind als sie. Aber die haben keinen Respekt, die hacken nach den Adlern und vor allen Dingen denken sie, wenn sie im Pulk sind, dann haben sie noch bessere Karten, also stürzen sie sich, wenn es mehrere Krähen sind, stürzen sie sich auf die Adler. Aber was macht der Adler? Weißt du, der Adler ist souverän. Der Adler ist nicht so ein klein Typ, der sich so auf so Scharmützel einlässt, so diesen Hickhack, weißt du, diesen Hickhack auf dieser niedrigen Ebene. Also wie von euch kennen diesen Hickhack auf dieser niedrigen Ebene? Der hat gesagt und der hat gesagt, dass der gesagt hat und der hat gemeint, dass der gemeint hat und überhaupt und so dieser Hickhack, kennst du so? Ja. Hat schon mal jemand was auf diesen Hickhack erlebt? Ha? Oder? Ja, einige schauen mich so wissend an. Ha? So Hickhack, Regina hast du schon mal erlebt, oder? So Hickhack, einfach so Zeug. Ja. Verstehst du? Aber was machen die Adler? Die Adler lassen sich nicht auf Hickhack ein. Hickhack. Ja, daher kommt Hickhack. Ja. Weißt du das auch? Ja? Der eine macht Hick und der andere macht Hack. Aber die Adler machen, die Krähen machen Hick, aber die Adler machen nicht Hack. Sondern was machen die Adler? Sie fliegen einfach höher. Amen. Und die Krähen versuchen ihnen eine Zeit lang nachzugehen und immer noch Hick. Aber die Adler machen nicht Hack. Sondern sie fliegen einfach noch höher. Und die Krähen versuchen es nochmal. Nochmal, Hick. Sagen wir es ihren Nachbarn, Hick. Nicht, dass du einen Schluck auf hast. Ja. Nach dem Gottesdienst hat jeder die Salbung des Schluckaufs. Die Krähen machen Hick, aber die Adler machen nicht Hack, sondern sie gehen noch höher. Und irgendwann mal kommt eine Flughöhe, wo die Krähen nicht mehr höher fliegen können, weil ihnen der Sauerstoff ausgeht. Die Adler aber können höher fliegen als alle anderen Vögel. Und dann kommen sie in diesen Raum. Ich nenne es den Raum der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Nicht nur der Adler. Also du bist bestimmt, ein Adler zu sein. Du bist bestimmt, höher zu fliegen. Du bist bestimmt für die Freiheit. Weißt du, es ist nicht umsonst, dass der Wolfgang Ambros, war es, glaube ich, gesungen hat. Reinhard May, okay. Gesungen hat, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, das stimmt. Amen. Die Wolken dieser Welt, die Wolken der Umstände. Über den Wolken. Aber weißt du, er hat nur von so einem Traumland gesungen, das unerreichbar ist. Ich sag dir, in Jesus bist du da. Amen. Über den Wolken. Da, wo die Freiheit grenzenlos ist. Da, wo der Geist dominiert. Da, wo die Herrlichkeit Gottes dominiert. Da, wo die Kräfte der zukünftigen Welt in dich hineingeflößt werden, dich stärken, dich auferbauen, dich rausheben, dir eine neue Perspektive geben, dir Klarheit geben, wo vorher Unklarheit war, dir Gesundheit geben, wo vorher Krankheit war, dir Wunderwege eröffnen, wo vorher scheinbar keine Möglichkeit war, dir Freude geben, wo vorher alles andere als Freude war, dir Kraft geben, wo vorher Schwäche war, dir Power geben, wo vorher Müdigkeit war. Auf dieser Ebene bist du zu Hause. Halleluja! Halleluja! In einem Moment bist du da. In einem Moment. Halleluja! Bist du bereit, heute Morgen dahin zu gehen? Weil ich glaube, dass du heute Morgen den Ruf Gottes hörst, der dir sagt, komm hier herauf. Ich habe den Ruf gehört. Als er mir über diese Predigt gesprochen hat, war sofort dieser Ruf in meinem Geist. Und ich glaube, dass er mich ruft, dass er dich ruft, dass er uns alle ruft. Und dass er sagt, komm hier herauf. Lasst uns wie die Adler sein. Lasst uns höher fliegen. Lasst uns als Glory Life Familie, lasst uns eine Adlerfamilie sein. Halleluja, nicht eine Krähenfamilie. Ja. Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja. Also, es ist nicht weit weg. Es ist nicht eine ferne Dimension. Halleluja. Wer ist bereit, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen? Also es ist einfach eine Entscheidung des Glaubens. Ich glaube, Johannes, als er diese Stimme gehört hat, komm hier herauf, hat einfach in seinem Herzen sich entschieden, okay, ich bin dabei. Ich bin dabei. Und sogleich war eine Ebene höher. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Hans-Peter, du kannst das Ding reinmachen. Ja, genau. Halleluja. Ich möchte beten für uns alle. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Herr, dass du durch dein Wort uns immer wieder neu bewusst machst und neu deutlich machst, was Jesus für uns getan hat, was er für uns eröffnet hat, welchen Weg er für uns freigemacht hat, welche Dimension er für uns freigemacht hat, Herr. Herr, eine Dimension, die über dem Natürlichen ist, Herr. Eine Dimension im Geist, eine Dimension der Herrlichkeit Gottes, eine Dimension, in der Angst, Bedrängnis, Sorgen weichen und die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes übernimmt, Herr. Und Herr, es ist nur eine Entscheidung von uns entfernt. Nur eine Entscheidung, wo wir sagen, jawohl, wir folgen dem Befehl. Wir sagen, jawohl, du hast gesagt, komm hier herauf. Und wir folgen dir. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Kannst du ein bisschen lauter machen? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du gerade jetzt in uns wirkst, Herr. Halleluja. Sag einfach, ich entscheide mich, Jesus, durch dein Blut höher zu gehen, herauszugehen aus dem Hickhack dieser Welt, aus der natürlichen Begrenztheit dieser Welt, aus den Gefühlen dieser Welt, aus den Wahrnehmungen dieser Welt, aus den Gefühlen meiner Seele, in Wahrnehmungen meines Körpers. Ich entscheide mich, herauszugehen und auf deine Ebene zu kommen. Gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns gerade jetzt nimmst. Sogleich. Dass wir jetzt da sind, Herr. Dass wir da sind, Herr, wo du bist, Herr. Weil wir haben das legale Recht. Und was legal gilt, machst du real durch deinen Geist und durch unsere Entscheidung, mit der wir Ja sagen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir vor deinem Angesicht sind, Herr. Und vor deinem Angesicht, Herr, ist Freude in Fülle, Herr. Oh, eine übernatürliche Freude. Halleluja. Danke, Herr, dass Menschen, die heute Morgen hier sind oder auch die über Livestream zuschauen, die in der Bedrückung gelitten haben, die runtergezogen waren und ja, nicht nur einfach für einen Moment, sondern wo es sich wirklich über Tage, vielleicht über Wochen hingezogen hat, dass du sie gerade jetzt frei machst, Herr, dass sie gerade jetzt diese Ebene hinter sich lassen und an diesen Ort kommen, Herr, an dem Freude in Fülle ist, Herr. Ewige Freude. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du Söhne und Töchter, Herr, die sich schwach gefühlt haben, Herr, unter Schwäche gelitten haben, Herr. Danke, Herr, dass sie gerade jetzt versetzt an himmlische Orte. Halleluja. Neue Kraft, Herr, neue Kraft. Du gibst den Müden neue Kraft, Herr. Du mehrst den Ohnmächtigen die Stärke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Kräfte der zukünftigen Welt heute Morgen hier. Danke, Herr, dass du im Leben von Menschen, die heute Morgen hier sind und über Livestream zuschauen, die vor Unmöglichkeiten stehen, vor Bergen stehen, wo sie nicht wissen, wie soll ich das machen, wie soll das gehen in meinem Leben, wie soll ich da den Sieg haben in meinem Leben, dass du gerade jetzt, Herr, sie auf diese Ebene nimmst, Herr, auf der nichts unmöglich ist, Herr, wo du die Wunder bereits vorbereitet hast, Herr, wo du den unmöglichen Weg im Sichtbaren bereits vorbereitet hast aus dem Unsichtbaren, Herr, und wo du übernimmst, Herr, wo du die Kontrolle übernimmst. Halleluja. Gerade jetzt, streck dich einfach aus, verbind dich mit dieser Dimension, wenn du einfach einer Unmöglichkeit gegenüberstehst in deinem Leben, wo du nicht weißt, wie soll das gehen, dann gerade jetzt verbind dich mit dieser Dimension der Möglichkeiten Gottes. In Jesus. Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, komm hier herauf. Oh, komm hier herauf. Danke, Herr, dass da, wo Schwere war, Herr, dass jetzt göttliche Leichtigkeit kommt, Herr. Oh, Halleluja. Danke, Herr, für ein Aufatmen in deiner Herrlichkeit, Herr. Oh. Ein Aufatmen, Herr. Danke, Herr, dass da ein Abfallen ist, Herr. Ein Abfallen von schweren Dingen, Herr. Ein Abfallen von Gewichten, Herr. Oh, ich sehe jemand sogar auch im Körperlichen, du hattest Schwierigkeiten einzuatmen und auszuatmen, Schwierigkeiten beim Atmen und jetzt ist da diese göttliche Kraft, die einfach deine Lunge, deine Bronchien berührt und da ist ein Aufatmen jetzt in Jesu Namen. Ein Aufatmen in der Herrlichkeit Gottes. Eine Leichtigkeit, eine Freiheit. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Halleluja. Seine Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Einige sind hier und du hattest Probleme in deinem Leben. Aber gerade jetzt kommt diese Gewissheit. All diese Probleme werden sich lösen. Gerade jetzt, du verbindest dich mit dieser Herrlichkeit und plötzlich kommt diese Leichtigkeit. Und all diese Fragen und all diese Ängste, sie fallen ab und du hast plötzlich diese Leichtigkeit, weil du weißt, ja, es wird sich alles klären. Wie auch immer, ich weiß nicht wie, aber es wird sich klären. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass dieser Raum, deine Herrlichkeit, auch der Raum göttlicher Gesundheit ist, Herr. Und Herr, wo jetzt gerade noch Symptome in Körpern sind, Herr. Danke, Herr, dass auch da dieser Ruf Gottes an uns geht. Komm hier herauf. Schau weg von deinen Symptomen. Schau jetzt weg von deinen Symptomen. Verbind dich mit dieser himmlischen Herrlichkeit. Er ist der Herr, dein Arzt. Durch seine Wunden ist dir bereits Heilung geworden. Es ist der Raum göttlicher Gesundheit. Verbinde dich mit diesem Raum gerade jetzt. Oh, und da ist Heilung. Shakaramanda sakininia. Ekaranando siatadando. Shitaramanto korobosi tiriri. Ekarade shakarada. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und das, was gerade eben noch auf dir gelegen hat, nimm da einfach jetzt weg in Jesu Namen. Jetzt hebt es sich, Halleluja. Oh, er zerbricht das Joch. Freiheit, Freiheit, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Halleluja, göttliche Gesundheit, göttliche Gesundheit. Nicht menschliche Gesundheit. Weißt du, es gibt zwei Möglichkeiten, gesund zu werden. Das eine ist der natürliche Weg. Und der ist auch in Ordnung, wenn du ihn gehen kannst. Mit Hilfe von Ärzten und Medikamenten. Ist in Ordnung. Aber es gibt Situationen, da kannst du ihn gar nicht gehen, weil es gar keine Möglichkeiten mehr gibt, weil es an seine Grenzen stößt. Aber ich sag dir, in seiner Herrlichkeit ist nichts unmöglich. Halleluja. In ihm ist alles möglich. In ihm ist jedes Wunder bereits vorbereitet. Er ist der Planer der Wunder. Halleluja. Halleluja. Verbinde dich einfach mit dieser Dimension. Verbinde dich einfach mit dieser Ebene. Und da ist Gesundheit. Halleluja. Da ist Gesundheit. Da ist Symptomfreiheit. In dem Namen Jesus. Jetzt. Halleluja. Hier im Raum und auch über Livestream. Die Gegenwart Gottes ist hier. Wir sind da. Ja, wir sind höher gegangen. Als ganze Glory Life Familie. Wir gehen höher. Wir gehen an diesen Ort der himmlischen Herrlichkeit. Wir gehen an diesen Ort im Geist, wo alles bereits vollbracht ist. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, auch für Leute, die hier sind heute Morgen. Und du hast ganz stark unter Unfrieden gelitten. Da war Unfrieden in deinem Leben. Da war Unruhe. Da war Stress in deinem Leben. Aber gerade jetzt, oh, in einem Moment, du glaubst ihm, kommst eine Ebene höher und du fällst in diese Ruhe Gottes hinein, die höher ist als alle Vernunft, die höher ist als alles, was du siehst, alles, was im Sichtbaren ist. Du fällst hinein in diese Ebene, du kommst auf diese Ebene und da ist ein Frieden, der einfach jenseits ist. Wirklich ein jenseitiger Frieden. Aber du bist da, Halleluja, weil du gehörst bereits zur neuen Schöpfung. Und er ist unser Friedefürst. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Frieden. Danke, Jesus, für deinen Frieden. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke, Herr, auch über Livestream. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Herr, für die Engel, die hier sind und jedem Einzelnen auch die Geschenke des Vaters bringen, weil alles Gute kommt von oben. Danke, dass du Geschenke austeilst heute Morgen, Herr. Danke, dass du himmlische Geschenke austeilst, Herr. Gewissheit, Gewissheit, Gewissheit. Oh, da kommt eine Gewissheit. Alles wird gut. Halleluja. Seine Gewissheit, seine Gewissheit. Ja, ich kann es mir leisten, im Frieden zu leben. Ich kann es mir leisten. Ich kann es mir leisten, weil ich bin ein Kind des Himmels. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Ich habe das Recht darauf. Vor meinem Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus.